E. Ich brauche Größe 39. Ich finde diese Schuhe eigentlich sehr schön, aber ich glaube, sie sind ein bisschen zu eng. Können Sie mir vielleicht noch etwas anderes zeigen? Ich suche elegante Schuhe für...